Erster in Zukunft wird ein König gerecht regieren, und seine Fürsten werden nach dem Recht handeln. Zweiter jeder wird wie ein sicherer Ort sein, der vor Wind und Sturm schützt. Er wird auch wie Wasser in der Trockenheit und wie der Schatten eines großen Felsens in einem durstigen Land sein. Dritter, die Augen der Menschen werden klar sehen, und die Ohren der Hörenden werden aufmerksam sein. Vierter, die Voreiligen werden lernen, richtig zu denken und zu urteilen, und die Zunge derer, die stottern, wird klar und deutlich sprechen. Fünfter, man wird einen schlechten Menschen nicht mehr edel nennen, noch einen Betrüger als vornehm bezeichnen. Sechster, denn ein schlechter Mensch spricht Böses, und sein Herz plant Schlechtes. Er tut gottlose Dinge und spricht Lügen gegen den Herrn. Er lässt Hungrige hungern und Durstige keinen Trunk bekommen. Siebter, die Mittel eines Betrügers sind böse, denn er plant Betrug. Er will die Armen mit falschen Worten zerstören, auch wenn der Arme sein Recht beweisen kann. Achter, aber ein edler Mensch denkt an edle Dinge und bleibt bei dem, was gut ist. Neunter, ihr Frauen, die ihr euch sicher fühlt, hört auf meine Stimme. Ihr sorglosen Frauen, achtet auf meine Worte. Zehnter, in etwas mehr als einem Jahr werdet ihr Sorglosen unruhig sein. Denn die Weinlese wird vorbei sein, und es wird keine Obsternte mehr geben. Elfter, erschreckt euch, ihr Frauen, die ihr euch sicher fühlt. Seid beunruhigt, ihr Sorglosen. Zieht eure Kleider aus und bindet Trauergewänder um eure Hüften. Zwölfter, Mann wird sich vor Trauer auf die Brust schlagen wegen der schönen Felder und der fruchtbaren Weinberge. 13. Sie werden trauern um das Land meines Volkes, das voller Dornen und Gestrüpp sein wird, und um alle fröhlichen Häuser und die einst so glückliche Stadt. 14. Denn die Paläste sind verlassen, und der Lärm der Stadt ist verstummt. Die Festung Offel und der Wachturm werden für immer zu Höhlen, wo Wildesel sich freuen und Herden weiden. 15. Dies wird so bleiben, bis der Geist Gottes von oben über uns ausgegossen wird. Dann wird die Wüste zu einem fruchtbaren Garten, und der fruchtbare Garten wird wie ein Wald sein. 16. In dieser Wüste wird dann Gerechtigkeit wohnen, und im fruchtbaren Garten wird Recht herrschen. 17. Das Ergebnis der Gerechtigkeit wird Frieden sein, und die Frucht der Gerechtigkeit wird ewige Ruhe und Sicherheit bringen. 18. Mein Volk wird in friedlichen Wohnungen leben, in sicheren Häusern und an ruhigen Orten. 19. Aber es wird hageln, wenn der Wald fällt, und die Stadt wird tief sinken. 20. Glücklich seid ihr, die ihr überall an den Wassern sät und eure Rinder und Esel frei weiden lasst.